Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Der alte Mann und noch mehr. Zornisches, lyrisches von Neil Young. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Neil Young bleibt unberechenbar. Keiner weiß so wirklich, wie viele Alben der kanadische Gitarrist und Sänger schon rausgebracht hat, aber überraschen kann er immer noch. Seine letzte CD nennt sich Le Noise und das ist eine Anspielung auf den Produzenten, mit dem er gearbeitet hat, Daniel Lanois. Lanois, bekannt durch seine Arbeit mit U2, hat die Gitarre von Neil Young teilweise extrem bearbeitet und elektronisch verfremdet. Außer der Stimme von Young hatte er eh kein anderes Signal zu mischen, denn Le Noise besteht nur aus Neil Young und seiner Gitarre. Doch mit seiner Produktion hat er den zornigen Neil Young, der nicht umsonst als Großvater des Grunge-Rock gilt, wieder zurück ins Rampenlicht geholt und ihn irgendwo wieder neu erfunden, indem er sich auf die wichtigsten Elemente, seine Stimme und sein Gitarrenspiel, konzentrierte. Und den zornigen, den eckigen, den unberechenbaren Neil Young geht es in den nächsten 2 Stunden. Hören wir Neil Young mit Revolution Blues. Dafür, dass das Album On the Beach in 1974 erschien, war es ganz schön weit vorne. Keine Hippie-Selbstherrlichkeit. Young ruht sich hier nicht auf dem Erfolg seines Albums Harvest aus, sondern schaffte mit On the Beach ein Album voller Schönheit, die eher im spröden Zuhause ist als in der epischen Qualität einiger Vorgängeralben. Ich habe für diese Sendung einige Songs aus dem riesigen Katalog des 65-jährigen Kanadiers zusammengesucht. Young hat es ja immer wieder geschafft, zu überraschen, zu verblüffen und das in 40 Jahren seiner Karriere. Hören wir von 1990 den Song Fuckin' Up. Hätte mir Karl Bartos, damals Mitglied der Gruppe Kraftwerk, die Story nicht erzählt, ich hätte sie nicht geglaubt. Denn Kraftwerk haben auf einer Amerika-Tour Neil Young auf seiner Ranch besucht und er zeigte besonderes Interesse an dem Vocoder, mit dem Kraftwerk viel arbeiten. Hört man Neil Youngs Album Trance, dann kann man hören, wie er den genutzt hat. Ich kann mich selbst noch an ein Konzert erinnern, das Young Ende der 70er in Köln gespielt hat, wo er auf einmal mit dem Vocoder auf der Bühne stand. Er war immer für Überraschungen gut. Wir hörten vom Album Trance den Song We Are In Control. Eine Sache, die Young auch immer gut beherrscht hat, war die filmische Inszenierung seiner eigenen Shows. Dafür hat er eigene Regisseure und Bühnenbildner beschäftigt und so viele tolle Momente für die Nachwelt erhalten und auch das Gesicht von Rockfernsehen mitgeprägt. Beispielsweise seine spätere und zornige Version vom Song The Loner vom Album und dem Film Lifers. He's a feeling of ranger and a changer of the ways. He- Time Fades Away war ein Live-Album, das 1973 erschien. Es war eine Art Zusammenstellung von Songs, die auf dieser Tour gespielt wurden, aber noch nicht veröffentlicht waren. Die Tour muss stellenweise desaströs gewesen sein. Der Schlagzeuger musste ersetzt werden. Young selbst war in einem angeschlagenen Zustand und alles in allem waren die Reaktionen der amerikanischen Fans auf das Konzert damals ziemlich gespalten. Heute stellt dieses Album allerdings eine Art Zeitzeugnis dar. Songs wie L.A. zum Beispiel erstrahlen unter heutigen Gesichtspunkten wieder unter neuem Glanz. Kein Wunder, dass gerade diese LP noch sehr bei den Fans beliebt ist. Neil Young hat sich vom Ronald Reagan-Befürworter zum George W. Bush-Hasser entwickelt. Besonders den Irakkrieg hat er ihm nie verziehen und wurde hier 2006 wieder mal zu Protestsänger, weil er einfach keinen jüngeren Kollegen finden konnte, der die gleiche Thematik so klar auf den Punkt brachte. So entstand das Album Living with War, das gleich für mehrere Grammys vorgeschlagen wurde, und mit ihm der Song Let's Impeach the President. Files and weapons of mass destruction. And it is true that much of the intelligence turned out to be wrong. Neil Youngs Musik ist ein kleines Universum, obwohl oft mit ähnlichen Komponenten ausgestattet. Youngs Stimme und sein typisches Gitarrenspiel gab es doch immer wieder Überraschungen. Eine der für mich besten Alben der 70er Jahre ist das schon erwähnte On the Beach, ein seltsam abgeklärtes Werk, spröde, selbstkritisch. Young reflektiert im folgenden Song sein Dasein als Rockstar und mit einem unglaublich tollen Gitarrensolo, das eigentlich gar keins ist, sondern sich in den 70ern anfühlte wie Minimal Art. Die Kunst des Weglassens wird hier zur Perfektion betrieben. Hören wir das Titelstück, Neil Young, On the Beach. Seagulls are still out of reach. to the radio interview. I ended up alone at the microphone. Get out of town. I think I'll get out of town. Get out of town. I think I'll get out. Sticks with my bus and friends. I follow the road, no, I don't know where it ends. Get out of town, get out of town. I think I'll get out of town. Cause the world. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Neil Young in den 70ern mit seinem Album Tonight's the Night verstörte. Das war der gleiche Typ, der Harvest ja selbst on the Beach herausgebracht hat. Und das war kaum noch nachvollziehbar. Young, extrem angegriffen von seinem Tequila-Konsum und dem Tod zweier naher Freunde, hat hier eine Art Singer-Songwriter-Endzeit-Szenario erschaffen. Seine Stimme kippt des öfteren mal ins Weinerliche. Zu der Zeit war das ein schwer verdauendes Album. Doch im Nachhinein eines der nachhaltigsten Alben von Young überhaupt. Der Platte lag ein Artikel aus einer holländischen Musikzeitung bei. Originalzitat von Neil Young: Ich habe nichts davon verstanden, aber wenn jemand so fertig war wie ich zu der Entstehungszeit des Albums, dann ist alles irgendwie in Holländisch. Wir hörten den Titelsong aus Tonight's the Night. Weiter noch einmal mit einem Song von On the Beach. Hier ist Ambulance Blues. When we played, the riverboat was rocking in the rain. Midnight was the time for the raid. Oh, Isabella, proud Isabella, they tore you down. All along the Navajo Trail, burnout stubbed their toes on garbage pails. Waitresses are crying in the rain. Will a boyfriend pass this way again? Mother Goose, she's on the skids. Shoe ain't happy, neither are the kids. She needs someone that she can scream at. And I'm such a heel for making her feel so bad. I guess I'll call it sickness gone. It's hard to say the meaning of this song. An ambulance can only go so fast. It's easy to get buried in the past. Try to make a good thing last. Today in the entertainment section, there's room at the top private detection to mom and dad. This just doesn't matter, but it's either that or pay off the kidnapper. So all you critics sit alone. You're no better than me for what you've shown. With your stomach pump and your hook and ladder dreams, we could get together for some scenes. Hören wir ein bisschen in den Nachrichten noch Scenery vom unglaublichen Mirrorball-Album, das Young 1995 zusammen mit Pearl Jam einspielte. Selten klang seine Gitarre gemeiner und erdiger als auf diesem Album. Hier scheint jeder Feedback-Ton so etwas wie Kunst zu sein. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. See you.